Inka, zum Angedenken von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Talita komm. Erster Gesang. Eins. O Liebling meiner Seele, ich will singen und dir der Liebe Harfe lispeln bringen. In Tirza nennt man deinen süßen Namen, du heißest lauter Liebe, ja und Amen. Ein kleines Hallel will ich seufzen, oh, im Seelenelend bin ich Gottes froh. Ja, ich bin krank vor Liebe, wie du weißt, mein Herz sagt seufzend aus der Tröstergeist. Der weiß, wie weh und selig mein Gemüt, wie eine blut'ge Rose duftend blüht. Ich danke dir, dass du so heilsam redest und vor dem Throne Gottes für mich betest. Du lässt mich eingehen still in deine Ruh. Für wahr, mein Jesus, lieb bist du. Zwei. Ja, eine Flamme Gottes ist die Liebe. Ich sag's nicht aus, wie viel ich dir auch schriebe. Ich will dir danken für den Tanz der Flamme. Hingabe will ich völlig gleich dem Lamme. Dein Wort der Liebe, Gott ganz zugewandt, verheißt der Liebe Himmelsharfenland. Anbetend rühm ich meines Herzens Herrn, den Gott, der menschlich spricht, ich hab dich gern. Der spricht, ich hab dich je und je geliebt. Ich danke euch, Apostel, wie ihr schriebt, Gott ist die Liebe, Liebe ist die Glut, Gott, unaussprechlich, Dank für Jesu Blut. 3. Du Menschensohn, du über Wolken thronend, du lieber Geist in meinem Herzen wohnend, ich danke dir für deine gute Gnade, heilsame Worte aus der Bundeslade, dein Wort geredet durch den treuen Knecht, das brachte wiederum mein Herz zurecht, das wies mit Licht des Vaters Liebe mir. Ich bin in Jesu Diadem die Zier. O Gnade über Gnade, Glück um Glück, der Christus blickt durch seines Jüngers Blick, der Geist weiß Ruhe, Stille sein, Vertrauen. Uns brachten aus der Fassung Jesu Frauen. Mir brannte so das Herz, da Jesus nahte, mit Heil und Licht und Freude. Gottes Gnade ist eine Liebe, wie sie Salomo in seiner Seele hatte. Jesus, oh! 4. O Geist der Liebe, sieh, ich bin von Sinnen und voller Ruhe, Friede, Stille innen. Wer kann mich meistern? Meines Herzens Flammen, sie schlagen fromm vor deinem Thron zusammen. Vor wann muß ich seufzen, voller Sehnen? Du tröstest mich und rührst mich gleich zu Tränen. Ich bet dich an voll Liebe und Vertrauen, zugleich will ich die Gottestochter schauen. Ich glaube an deine Liebe, du bist gut, o segne, du Erlöser mit dem Blut. 5. O weh, mein Herz, wie martert dich so sehr? Lieblosigkeit dir wird die Nacht zu schwer. Ich seufze und ich stöhne unaufhörlich und bin nach deinem Liebestrost begehrlich. Ich möchte klagen, schreien, schmerzbeflügelt, doch Gottes Geist hat mir den Mund versiegelt. Da werden Nägel durch mein Fleisch geschlagen. Ich blut, verblute, kann's nicht länger tragen. Gekreuzigt wird mir Wunsch, Entzücken, Traum. Kein Engel säuselt schimmernd um den Baum. In tiefer Finsternis und großer Qual schreit meine Seele aus dem bitteren Tal. O Jesus, Jesus, Jesus, du fühlst mit, wie meine Seele durch die Liebe litt. Du trugest meine Not und das was quälend und nahmest langsam von mir all mein Elend. O, unaussprechlich seufztest du Gebete, der Geist der Liebe Christi trostreich wehte. Mir sang vom Herzen sich der Lobgesang, den bitteren Kelch des Leidens nahm ich bang. Mein Wille aber war zu Gott gewandt, ich nehme selbst den Tod aus deiner Hand. Ausschütten mein Gemüt vor Gottes Ohren, da sprach der Geist, doch wie war ich verloren. So wie die Hinde nach dem Wasser schmachtet, so mein Gemüt nach dem Messias trachtet. Vom Throne Gottes, Jesus, kommt mein Heil, ich habe an der Liebe Gottes teil, vom Angesichte fließt mir Hoffnung zu, viel Liebes, Hoffnung, Trost und große Ruhe. 6. Die Flamme, sie verzerrt mich, meine Freundin. Zu dir die Liebe wurde mir zur Feindin. Die Heiden sagen, war es nicht Homeros? Der Götter allgewaltigster ist Eros. Er wirft der Fackel Brand und Glut ins Herz. Sein Pfeil verursacht Kummer, Leid und Schmerz. Halt ein, o meine Seele, und bedenke, dass nicht dein Herz an bösen Göttern hänge. Sei dir gewiss, der Herr allein ist mächtig, mein Jesus Christus, herrlich, schön und prächtig. Messias, du bist Gott in Gottes Lamme, dir lodere ewig meines Herzens Flamme. Du stilltest aufgebrachtes Sturm und Meer, nach deinem Angesicht sehn ich mich sehr. Denn dies weiß ich, die Seele wird gesund von jedem Wort aus deinem Kirchenmund. O meines Brautgemütes Bräutigam, mein Hirte, ich bin dein geschundenes Lamm. Du komm herbei und nimm mich an dein Herz, heil Herzenswunde mir und Seelenschmerz. Im Ausgang meiner Wehen Einsicht mündet mein Herz zu dir, mein Herr, in Gott begründet. 7. Mein Gott, nach dieser Weise sing ich dir, ich bin ein wundes, angeschossenes Tier, ein Rotwild, welches flüchtet durch die Auen, gebeugte Bäume weinen, Morgentauen, und alles seufzt nach dir so weh und wund, küss mich mit deinem Honigwabenmund. Mein Gott, wohin bist du gegangen? Mir Herz, Gemüt und Seele wehe sangen, wie fern ist meines Retters Retter schöne, von meines Mundes seufzendem Gestöhne. Ich schreie, aber Hilfe ist mir fern, gebrochen meines Herzens Mandelkern, und Büffel brüllen finster um mich her, und Hunde heulen, ah, mir wird's zu schwer. Die Eingeweide wurden mir durchgraben, die Harfenisten aufgestrichen haben, so weht mein Geist in meines Vaters Hände, du führst es alles wohl zum guten Ende. So hofften Abraham, Isaak und Jakob, den Gottes Engel überwand am Jabbok, und du warst ihre Hilfe und ihr Schild und Zufluchtszelt im heiligen Gefild, Messias, halt in unsichtbarer Welt, ich habe mich in deinen Schutz gestellt, in deine lieben Arme mich begeben, ich starb am Kreuz, du lebe in mir dein Leben. 8. Was bin ich so allein zur Morgenstunde? Kein Arzt mit Balsam naht für meine Wunde. Oh, Tränen schütten sich auf meine Wange, in Finsternis bin ich allein und bange. Ach, Herr, mein Gott, leg mich in tiefen Schlaf, da mich dein Schwert an meinem Herzen traf. Ja, du hast recht, du mögest mir vergeben, lass mich trotz unerkannter Schuld am Leben. Wo ist mein Lebensmut? Woher kommt mir Kraft für den Tag? Mein Gott, ich komm zu dir. Unwiderstehlich ist die Leidenschaft, dem Totenreich gleich, so raubt sie die Kraft. Verzehrend ist der Liebe Feuer wie der Feuerpfuhl, das Loch der Melancholie. Gott ist wie eine Flamme auch verzehrend. Ich geb mich hin, ja, alles ihm gewährend. Gott schmelze mich, erläutere mich wie Gold, wie hold die Tochter deines Volks, wie hold. Vom Zeltplatz Kedars wende ich mich zum Herrn, ich will, dass ich vom Christus leben lerne. Ich möchte des Menschensohnes Freude fühlen, wie er ganz einfach froh mit Kindern spielen, und so mir fließen aus den Augen Tränen, als sei nicht gleich wie Wahnsinn in den Venen. Ich möchte Ruhe, Friede, festen Halt wie Jesus haben. Gott hat die Gewalt auch über meine Seele, mein Gemüt. Die Trauerweide an dem Teiche blüht. Ich kenne mich selbst nicht mehr so wunderbar, empfinde ich das Reich des Unsichtbar. Da fliehen Dämonen, schwarze Vögel, Schrecken vom Worte des Messias aus den Ecken. Da leuchtet, wie das Auge Inkas Lote, bei mir ein Engel, Gottes Freudenbote. Der Herr steht auf am Ölberg zum Gebete. Zum Tempel Gottes zieht die Morgenröte. O solche Sehnsucht nach dem Paradies. Mit uns ist Jesus. Jesu Herz ist süß. 9. Es schmerzt nicht gut, wenn er das Herz verwandelt. Sieh, meine Seele, wie dein Heiland handelt. Er meint es gut und spricht so weich wie Pflaum, mit seiner Hirtengüte dir in deinen Traum, den er Geliebter nennt. Was soll der beben? In Gott ist all sein Leben und sein Weben. Und dahin führt er dich in seine Ruh, so überlass dich deinem Heiland, du. Er wird dich aus dem Tal der Tränen führen. Mag seine Liebe dich zu Tränen rühren, sieh, er allein ist Liebe, Himmelslust, trink Trost aus seiner Weisheit Mutterbrust und lass des Geistes Feuerzunge fließen. Du, Gottes Ölbaum, du wirst wieder sprießen. Und lachen wirst du jubeln und dich freuen, du musst nur nicht das Leiden Christi scheuen. 10. Erwarten werde ich den Trost des Herrn, wenn mir im Herz ersteht der Morgenstern. Da kommt wohl Jubel, Pracht, Triumph und Wonne, sein Antlitz ein Geleucht wie Maiensonne, so lieblich und so schimmernd und so warm. Die Zwerge singen wie ein Vogelschwarm, in seinen Augen, die mich tief erkennen, ein Herz voll Gottes Liebe seh ich brennen. Ja, diese Glut und dieser Funkelblick, so zart, so sanft, erzeugt mir Glück um Glück. Die Haare fallen wie die weißen Flocken, lass mich gefangen sein in diesen Locken und lass mich fallen zu den ärzenden Füßen. Mein Gott und Herr, du Herrscher, lass mich büßen. Mit erster Liebe will ich lieben glühend, vor geistlichen Begeisterungen sprühend. Wort, Weg und Wille Gottes jede Stunde bezeugen mit dem Herzen, mit dem Munde, dir trauen, der du mich als Hirte weidest, und gehen, wohin du gebietend leitest, der Stimme deines Geistes folgen immer, dir danken für des Engels Hüterschimmer, die Heiligen mit Bruderliebe lieben, in seiner lieben Hand der Sterne sieben, das sind die Engel aus dem Himmelreich, Barmherzigkeit macht mir das Herze weich. Es ist die Liebe Gottes eingesenkt in meine Seele, die mir Gott geschenkt, mein Herz so wund zu tragen zu dem Retter. O Jesus, gib vom Baum des Lebens Blätter. Da zeigt er mir die Frucht des Lebensbaumes, Genuss mit aller Schönheit eines Traumes, empfinde ich des Lebenswassers Klarheit, des Geist mich führt in alle Liebeswahrheit. Von Marmor, Elfenbein und Onyx weiß die Plätze, da man jubelt los und Lob und Preis, und goldener Zierat und Rubin wie Trauben und bunt wie Federn sanfter Turteltauben, die Edelsteine in der Märchenstadt, das Tor des Liebesjüngers perlmuttmatt. Siehe, ich stehe an dem Tor, da ward für wahr mir der Messias offenbart, er kam von Gott, er ging im Himmelsland, und eine Jungfrau ging an seiner Hand, es war die Braut des Lammes, das geschunden, die liebte ihn und küßte seine Wunden. Zweiter Gesang. 1. O Gott und Vater, preisen will ich dich für alles, was du machtest durch dein Wort, vor allem für die Jungfrau inniglich, die immer ruht in deines Herzens Hort, mit ihrer der heiligen Jungfrau, welche lebt, und mit den Jüngern allen und den Frauen des Glaubens beten, wie der Geist es webt, wird zu dem lieben Vater voll Vertrauen. Zu dir, o Vater, rief in mancher Stunde die gottgeschaffene Inka glaubensvoll, und mit ihrer ich in meinem Herz und Munde das Beten uns im Jammertal erscholl. O Gottes Sohn, du Retter dieser Welt, ich dank dir, dass die Jungfrau du gerettet vom Bösen, der die Welt in Fangen hält, und hast sie hold an Gottes Herz gebettet. Sie hat in ihrem Herzen tief vernommen der Gottheit Wort und Tat nach Gottes Willen, so nehme ich mir zum Vorbild dieser frommen, felsfesten Glauben, Glauben meiner Stillen. Ihr Kinder Gottes flehen in Jesu Namen bei, mit und führe die Jungfrau Inka leise, und voller Liebe lispelt sie ihr Rahmen und sang den Lobpreis nach der Lilienweise. Sohn Gottes, du hast Inka dir erkauft mit deinem edlen Blut von Golgatha. Geist Gottes, du hast Inka Geist getauft zur Stunde, da die Neugeburt geschah. O Geist, du hast sie angetan mit starker und wunderbarer Kraft vom Himmel oben, so tut sie des Messias Liebeswerke, die alle ihren Gott im Himmel loben. O, in der Missionarin der Studenten und in der Liebenden im Kreis der Alten soll sich die Huld von Gottes Vater händen und Jesu Christi Herz der Welt entfalten. In dir, o Geist der Liebe, singen wir mit Jungfrau Inka süßen Lobgesang, mit ihrer reinen Stimme und der Ziere des Saitenspieles, das so golden klang. Sie sang, o meine Seele, preist den Herrn, mein Geist will jubeln über meinen Heiland, in Gottes Morgenrot, der Morgenstern, hing Christus an dem Kreuz für Inka Weiland. Sie sang ja auf die Demut seiner Magd, hat er mit sanftem tauben Aug geschaut. Drum preiset selig sie, die manchmal klagt, der Dichter, der Jungfrau Gott vertraut. Ja, Gott in seiner Kraft hat viel getan an ihrem bangen, zagen, feinen Herzen. Er führte sie nach seinem Liebesplan und litt am Kreuze ihrer Seele Schmerzen. 2. Wer riss sie schimmern wie die Morgenröte und wie der weiße reine Mond so schöne, voll Pracht wie Sterne, die der Schöpfer säte, und singen wie der Sonne goldene Töne. Sie ist die Taube Elohims, die eine, die Tochter aus der frommen Mutter Schoß. Erblickt der milden Mädchen Schar die reine, so lieben Inka sie die makellos. O Heilige, o Jungfrau, Gott geboren, damit dich Gott beschenkt mit seiner Freude, und du auf alle Menschen, die verloren, die Freude überflessen lässt es heute. In dir ging in der Welt das Licht der Welt. In dir war aufgegangen Jakobs Stern, der Heiland, der dein Herz in Händen hält, dein Herz ein Tropfen Tau im Wein des Herrn. Du bist gesegnet in der Schar der Frauen mit Gott, Geistes, Charismen, Gebet und Glaube und mit der Gnade, einmal Gott zu schauen, der dir in deinem Traum erschien als Taube. Glückselig bist du, Inka, weil du glaubest, Messias wird Glückseligkeit dir geben. Lob dir, o Herr, weil du dem Tode raubest, die Seele Inkas in das ewige Leben. 3. O höre Gottes schöne Tochter, schau und neig zum Rätselspruch dein liebes Ohr, vergiss des toten Tales Staubes grau, schau auf zum Himmel zwischen Ried und Rohr. Der König selbst verlangt nach deiner Schöne, neig dich vor ihm und küsse seine Füße, er ist dein Gott, ihn loben schöne Töne, im Himmel oben mit des Seimes Süße. Die Meerestöchter kommen an mit Gaben und Seelenadel sucht nach deiner Gunst, oh, deiner Kleider Lieblichkeiten haben und sein geschmückt mit Gold und Perlenkunst. Und führet im feingewobenen Gewande die Königstochter zu dem Bräutigam, Jungfrauen ihr Gefolge in dem Lande der Liebe, wo sie liebelt mit dem Lamm. Du wirst geleitet in dem schönen Jubel dem wunderlieben Bräutigame zu, wo Friedenskinder feiern Freudentrubel dem Hochzeitsfest des Lammes, Inka du. 4. Ach, ach, in Sünde bin auch ich empfangen, doch Gott war mit dir schon im Mutterschoße. Als Kind schon kämpfte ich mit den schwarzen Schlangen, doch Gott gab dir der Liebe rote Rose. Gott wartet auf der Menschen Gegenliebe, und oftmals erntet er nur totes Schweigen, in deiner Seele aber Samentriebe des Wortes, und du bist es zu bezeugen. In Christus bist du wie auch ich erwählt, er wählte dich im süßen Jesu Herzen, schon vor der Grundsteinlegung dieser Welt, die fiel mit Adam in die Todesschmerzen. Doch Jesu Christi Geist gebar dich neu, als du des Blutes Zeichen angenommen, du bist als Gottes liebe Tochter frei und liebgebunden mit den anderen Frommen. So spricht der Herr, ich gab mich für dich hin, um dich durchs Opfer meines Lebens rein und heilig zu gestalten, sieh, ich bin mit meines Vaters ganzer Liebe dein. Messias will die Braut erscheinen lassen in reiner, makelloser Herrlichkeit, er wird mit seinen Armen sie umfassen und mit ihr singen in der Seligkeit. 5. Ah, Inka, du vor vielen frommen Frauen hast du in meinem Herzen lieb gefunden. Die ersten Augenblicke, die dich schauen, stigmatisierten mich mit Marterwunden. Ich liebe dich wie eine Schwester und flehe zu Gott, dass er in deinem Dasein dich leitet wie dereinst die schöne Esther und flehe, Jesu Liebe mögt dir nah sein. Ich sehe an dir nicht Fehler und nicht Falten und Makel nicht und keine dunklen Flecken. In Inka will Messias sich gestalten und sie mit seiner Liebe Schwingen decken. Gepriesen bist du vor den anderen Frauen mit einem Lobe deiner Seligkeit. Gepriesen Jesus, den du mögest schauen in seiner Liebeswonne in Ewigkeit. O Jungfrau, die gefunden Gottes Gnade vom lieben Jesus wurdest du erleuchtet. Er taufte dich im reinen Wasserbad, hat dich mit Geistessalbungsöl befeuchtet. O Spiegel deiner Seele, Gottes Ruhe in deinen himmelblauen Augen fluten. In Nächten angefochten konntest du das Böse überwinden mit dem Guten. Du hast dem Dämon deiner wachen Nächte mit Gottes Schwert das schlechte Haupt zerschlagen. Einst steigst du in des Todes schwarze Schächte und steigst darauf mit Jesu jüngsten Tagen. 6. Ich grüße dich, du Jungfrau voller Gnade. Gott hat dich in sein Himmelreich berufen, in seinem Schutz und Schirm trifft dich kein Schade. Du singest Lob vor weißen Thronestufen. Du sprachst, ich bin des Königs Dienerin und mir geschehe, wie sein Wille ist, in Jesu Liebe deines Lebens Sinn, woran er deine Seligkeit bemisst. Der Heilige Geist ist über dich gekommen mit Gnadengaben, o Gebenedeite, du liebe Loberin mit anderen frommen Jungfrauen auf der Straße der Freude schreite. Du warst ganz offen für den Ruf des Herrn, o Inka, als er sanft an dich ergangen, o schöne Braut, die im schönen Morgenstern in deinem Tempel sieben Geister sangen. Ich möchte dich nennen Braut des Heiligen Geistes, weil du im Geiste lebst und voller Geist. Der schönen Braut des Christus Jesus heißt es, der Heilige Geist die wahren Wege weist. Anmut geflossen über deinen Mund, damit hat Gott für immer dich gesegnet. O Geist, gegossen in das Herze, Wund auf wunden Grund, dein Balsam Segen regnet. Gestalten haben in dir an die Gottesliebe und ewig lieben Geistes frische Jugend. und in dem Geiste Wortes Samentrieb und in der Seele todbereite Tugend. Ich preise dich, wenn ich dich preisen darf. Du liebest Gott mit deinem ganzen Herzen. Und wenn ich an der Jungfrau Rühmung harf, so ihre zum Ruhm und Troste meiner Schmerzen. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in deinem Herzen durch den Heiligen Geist des Charisma, kam wie ein Öl geflossen, das Gottes Salbung deines Geistes heißt. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt voller Liebekraft in dir. Wo Liebe lebt, da webt der liebe Gott, und darum gab er auch dein Antlitz mir. O Bild der liebenden Ergebung in den dunklen und geheimnisvollen Willen, sie findet Glauben ohne Sicht von Sinn, Lob sing ich in dem Lande einer Stillen. 7. O Schwester aller, die an Jesus glauben, O Schwester aller, die auf Jesus bauen, O Schwester aller reinen Gottestauben, O Schwester aller reinen Gottesfrauen, O Schwester aller, die den Meister bitten, O Schwester aller, die sein Wort bewahren, O Schwester aller, die im Herz gelitten, O Schwester aller der erlösten Scharen, O Schwester aller, welche folgsam kommen, O Schwester aller, die das Kreuz getragen, O Schwester aller Landesstillen Frommen, O Schwester aller, die dem Vater klagen, O Schwester aller, die mit Christus sterben, O Schwester aller, die mit auferstehen, O Schwester aller, die den Himmel erben, O Schwester meine, ich möchte dich wiedersehen. 8. Wer Christus an dem Kreuze nahe steht, der teilt mit Christus auch sein bitteres Los. Mein Gott, hast du sie denn verlassen? Bete ich bitter für die Jungfrau makellos. Märtyrerinnen und Bekennerinnen und kluge Jungfrauen in der Zeugenschaft sind Schwestern dir in deinem Herzen innen, denn Inka, du lebst von derselben Kraft. Wenn du in einer stillen Stunde Zeit mit deinem Charisma des Glaubens betest, dann denk an des Bruders Einsamkeit, wie du in seine dunkle Seele wehtest. O der Bedrängten der Trübsalzeit, liebreiche Schwester sanfter Lächelblicke, wirk, dass die Brüder nach der Ewigkeit gesonnen sind zu ihrer Seelenglücke. Aweh, ihr alle, die ihr unterm Kreuz gestanden, um mit Christus dort zu sterben, fühlt ihr den Schmerz? Die Jungfrau voller Reiz scheint schrecklich ausgeliefert dem Verderben. In ihren Leiden kann ich Christus ahnen, als den am Kreuze oder ihren Retter, in ewigen Lebens, ewige Lebensbahnen, bei wunderselig süßem Maienwetter. Lass mir zu Herzen gehen ihre Not, lass meine Seele empfinden Inkas Leid. Wie soll ich beten, Herr? Besieg den Tod und mach glückselig diese liebe Maid. O Trösterin, o liebe Gottes Seele muss tief betrübt sein von der Jungfrau Leiden. Sie ist so zittern wie die zarte Schmähle. Du musst, o Gott, ihre alle Leiden meiden. Gott sprach, o geh, mein Sohn, ans Todesholz und durch dein Leid und deine Ohnmacht handle. Bewahre Inka dieser Erde stolz und alles Leid in Herrlichkeit verwandle. Und womit kann ich dich vergleichen, Holde? Und wie die Jungfrau trösten, Tochter Zion, dein Schmerz ist kostbarer als alle Golde, dem Schöpfer von Plejade und Orion. Im Angesicht des schwarzen Todes will ich für dich bewahren all mein tiefstes Hoffen, im Leiden zeige dich zum Kreuze willig, und bei dir steht Messias, die Arme offen. 9. O Jungfrau, du das Urbild der Gemeinde, dich liebt der Bräutigam mit Liebe fein, und wird nach Niederlage aller Feinde dich kosen als ein liebes Lämmelein. Du schöne Schwester, zaghaft sanfte Scheue, die Jesus der Messias milde ehrt, du hast bewahrt zum Bräutigam die Treue, in Glaub und Lieb und Hoffnung unversehrt. O Vater Gott, ich danke dir von Herzen, dass du das Bild der Jungfrau Inka gabest. Du reiftest Seligkeit in ihren Schmerzen, bis du sie mit Glückseligkeiten labest. Ich will mit Jüngern und mit Jüngerinnen vereinigt stehen, treulich im Gebet, denn Inka lebt in meinem Herzen innen, so dass ihr Leben in mir nie vergeht. Beharrlich wollen wir auf Hoffnung stellen, die Sache auf das Beste, auf den Fels, der wird so lieblich küssen, Lippen schwellen und Herzen jener Jungfrau Seelenschmelz. O liebe Inka, mit der Liebe voll bist du für mich Messias Minnebraut, und da das Schicksal an die Steine scholl, hab ich für dich auf deinen Gott vertraut. Herrliche Hoffnung auf das Wiedersehen auf schöner Erde unter Gottes Hand, Herrscharen himmlischer wie Winde wehen mit Inka in der ewigen Liebe Land. Dritter Gesang. In den ewigen Äonen Gottes, in den himmlischen Ideenwelten schwebt auf Flügeln die Idee der Erde, als ein Paradies der Ideale, wo die ungeborenen Seelen leben. Eine von den ungeborenen Seelen war die makellose Psyche Inka. Liebsein, Schönsein, also ist ihr Name. Als Äone um Äone schweigend sie gelesen in der Weisung Gottes und im Geist betrachtet Gottes Weisheit, sandte Gott der Herr sie auf die Erde, dass sie dort geprüft und angefochten werde und bekleidet mit dem Fleische einer schönen Menschentochter Evas. Denn so wollte es die weise Vorsicht, wenn bestanden sie die Lebensprüfung, sollte sie als Mensch gen Himmel kehren und vergöttlicht werden von dem Christus, ihrem Bräutigam, zur Menschengöttin. Also ward empfangen sie im Schoße ihrer Mutter einer Frau des Glaubens, welche Inka in dem Schoße tragen, las Tora, Propheten, Psalter, Weisheit und die Evangelien und Episteln. Also unterrichtet in der Wahrheit ward im frommen Mutterschoße Inka. Aber als sie aus dem Schoß der Mutter kam und schaute an das Licht des Kosmos, schlug ein Engel sanft ihr auf die Stirne, und vergessen wurde alle Weisheit und versank im dunklen Unbewussten. Aber Inka wuchs heran und lernte Evangelium und Psalter fleißig und betrachtete die Gotteslehre in dem immerwährenden Gebete. Schön wuchs sie heran, ein holdes Mädchen, auf die Schultern fielen goldene Haare, durch die heilig reine weiße Seide zeichneten sich ab der Jungfrau Brüste. Und da kam ein Mann, der war ein Heide, Simon war sein Name, der verliebte sehr sich in die wunderschöne Jungfrau und umwarb sie als sein Knecht der Minne und verklärte ihre Mädchenschönheit. O du schöne Helena von Sparta, sicher bin ich Gottes Kraft des Geistes, aber du bist Fleisch von meinem Fleische, mir geschnitzt aus meiner linken Rippe, meine Weisheit, meine Brautgenossin. Nun, wenn wir vereinigt in der Ehe, voller Lust vollziehen unseren Beischlaf, werden wir wie Gott und Göttin werden in dem einen ewigen Absoluten. Aber Inka dachte voller Schauder der Hingabe ihres Jungfrauenhymens, welches sie allein dem Schöpfer weihte. Reine Jungfrau Gottes sein und bleiben war das Ideal in ihrer Seele, und sie sah in einem Traumgesichte Christus ihren Bräutigam und König, der in einem weiten Lichtgewande vor ihr wandelte, durchbohrt die Füße und durchbohrt die Hände und dem Herzen mit der Seitenwunde Licht entströmte, weißes Licht und rotes Licht der Liebe. Seine langen Locken, dunklen Locken flossen um das lichte schmale Antlitz, dessen Augen glühten von Erbarmen, zärtlich lächelnd waren seine Lippen. Christus rief die schöne Psyche Inka, sieben planetarische Gefilde aufwärts schwebend siegreich zu durchdringen, jede Sphäre bat bewacht von einer planetarischen Astralsirene, Geistern, die verkörperten die Sünden, sieben Sünden der Verdammnis schuldig, welche Inka durch Gebet und Leiden und Anrufungen des Namens Gottes überwand und jenseits von der Sonne in die reine Lichtwelt Christi einging, wo der Herr, der Bräutigam und König, sanft die Hände auf ihr Goldhaar legte und die Jungfrau auf die Lippen küsste. Nein, so tat er nicht den anderen Christen. Fromme Männer waren eifersüchtig, aber Inka war des Herrn Erwählte, er goss ihr ins Herz die Weisheit Gottes. Tief erschüttert von der Weisheitgabe lebte sie allein der Andacht Gottes, 7 Stunden täglich rief der Schöpfer sie zu der Betrachtung seines Thrones und zur Heiligung des Gottesnamens. 5-mal täglich hoben sie die Engel in des reinen Äthers Lichtregionen und ernährten sie mit Himmelsspeise. Eines Tages, nach bevor der Simon sie zum Traualtar der Erde führte, um im Opfer ihres Jungfrauenhymens sie dem Geist der Erde zu vermählen, schlug sie plötzlich Gottes Todesengel, weil der Bräutigam und König Christus wollte sie von dieser Welt bewahren und heimführen sie ins Reich der Himmel zu des Opferlammes Hochzeitsfeier. Sie durchwandelte 6 Himmelshallen, die die Namen trugen von Planeten. Schließlich in der 7. Himmelshalle lag anbetend auf dem Angesichte Inkas Psyche vor dem Engel Gottes, Metatron des Angesichts des Engel. Aber Metatron, der Knabe Gottes und der Weisheitfürst, der sprach zu Inka, bete mich nicht an, o Sklavin Gottes, denn auch ich bin nur ein Sklave Gottes, dir zu dienen und den frommen Sehern. Metatron des Angesichts des Engel führte Inka zu dem Throne Gottes, der von Cherubinen, Seraphinen, Gottessöhnen, lichten Morgensternen in dem Himmelreich getragen wurde. Und die Cherubine priesen Weisheit und die Seraphinen sangen Liebe und die Gottessöhne Morgensterne jubelten zum Schöpfer, ewig Vater. Alle Heiligen der Himmelreiche und die Engel und die Götter sangen ihren Lobpreis. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Himmelscharen. Und vom Throne Gottes drang ein Tönen wie ein Meeresrauschen, eine Stimme einer Mutter voller Gottverlangen. Und es rief des Thrones Mutterstimme: Herr, o Herr, o Gottheit voller Schönheit, komm und throne in dem Schoß des Thrones, denn ich bin bereit, dich zu empfangen in der Herrlichkeit des Mutterschoßes, denn du bist der Herr, der Herr der Herrscher, ja, und ich die Herrlichkeit des Reiches. Siehe, Inka sah, und was sie schaute, war die Offenbarung Jesu Christi, der sich niederließ im Throne Gottes. Christi Lichtgestalt als Blitze heller und als Feuer glühender und Flammen war vor Herrlichkeit kaum anzuschauen. Aber Inka schaute an sein Antlitz, und sie sah den Urgrund der Erlösung, sah das Blut der Dornenkrone Spuren, sah die Dornenspuren an der Schläfe, sah das schöne schwarze Lockenkraushaar, wie verwirrt von Blut und Schweiß und Tränen, und die Nase voll des Geistes Odem, wie gebrochen von der Sünder Schlägen, und die Augen voller Schrecken Gottes aufgerissen, Augen voll Erbarmen, Liebesaugen voll der Liebe Gottes. Die Gestalt des Christus ward unsichtbar durch den Glanz der Gloria der Gottheit, bis der Lichtglanz Gottes sich gemildert. Siehe, Inka schaute, was sie schaute, war die schöpferische Weisheit Gottes, die Erzeugerin der Urideen, Throngenossin, Lieblingin des Schöpfers, mütterliches Angesicht der Gottheit, Gottes Tochter Hagia Sophia, voller Glorie wie eine Göttin, eine Königin des Himmelreiches, angetan das Flügelpaar des Geistes, aufgesetzt die Krone aller Schönheit, rein bekleidet mit dem Lichtglanz Gottes, offenbarte sie ihr Antlitz Inka, Ebenbild des Angesichtes Gottes, Licht von Licht und Gottheit von der Gottheit. Und die Hagia Sophia rauschte wie ein Weltenlied der Liebe Lobpreis Gottes der erlösten Psyche Inka. Ich bin die offenbare Gottheit, sei Anbetung der verborgenen Gottheit, Gottheit, deren Namen unaussprechlich, deren Wesen ewig unergründlich und mit Menschen und mit Engelszungen nie genug zu preisen, mit dem Lobpreis staunender Anbetung voller Ehrfurcht. Heilig, heilig, heilig ist die Gottheit, ewige und eine, absolute, einzige und allerhöchste, Wesen aller Wesen, reines Überwesen, reines Sein, ganz nichts, o unaussprechlich. Aber um die Psyche Inka strahlte ein Geheimnis Gottes auf in Liebe, eine Gottheit immer da gestaltlos, offenbarte sich dem Geist gestaltet. Sie, der Ewigvater, war ein Alter, war ein Greis, ein Alter, alt an Tagen, der auf seinem Jaspisthrone thronte, sprühen rings von Myriaden Funken, welche allesamt zu Welten werden. Das schneeweiße Haar des Greises glänzte, Sterne gingen daraus hervor wie Lichter, um sein Haupt die Universen tanzten, und die Sonnen kamen voller Demut, sich zu baden in dem Lächeln Abbas. Aber siehe, Gott, der Ewigvater, sprach voll Liebe dieses Wort zu Inka: Öffne mir, o meine Vielgeliebte, weil mein Haupt ist voll von Tau des Dunkels, durch die Locken meines Hauptes träufeln Tränen Nacht um Nacht der Liebessehnsucht. Metatron des Angesichtes Engel führte Inka in die Venussphäre, dort zu ihrem himmlischen Palast, in dem Paradies des Morgensternes. Engelsintelligenz der Venussphäre war die himmlische, die schöne Charis. Aber Metatron, der Antlitz Engel, sprach zu Inka Psyche: Meine Schwester, du sollst Schwester heißen aller Engel, auch des Engels in der Venussphäre, sollst der schönen Charis Schwester heißen, du sollst Königin der Schönheit heißen, du sollst Königin der Liebe heißen. Siehe, Inka Psyche, Menschengöttin, reichte einem Seher Eremiten auf der Erde, der sie geistig schaute, zum Beweis der Herrlichkeit des Himmels ihren Zaubergürtel, den er umband, keusch geweiht dem Zölibat der Weisheit. Menschengöttin Inka sprach zum Seher: Sprich zur Welt, die Gottheit ist Agape.